14. November 2009. Radioteleskop Arecibo, Puerto Rico. Auffangen, das intelligent sein könnte, müssen Sie zuerst ausschließen, dass es von einem Satelliten oder Teleskop oder einer anderen irdischen Quelle stammt. Dann muss eine zweite Station das Signal gegenchecken. Wenn dort das Signal auch geortet wird, müssen Sie herausfinden, woher es kommt. Dann nochmal testen, um sicherzugehen, dass es nicht von der Erde oder einem Satelliten stammt. Nichts ist peinlicher als eine Falschmeldung. Wir haben Kontakt. Und dann ist es nachher nicht wahr. Ich muss ruhig sein. Sie hören wieder was. 14. November 2009. Radioteleskop Arecibo, Puerto Rico. Fortsetzung? Ja, nichts Neues. Es kann Tage dauern. Länger als ich hier bin. Mein Urlaub ist morgen zu Ende. Wollte hier eigentlich nur mal vorbeisehen, weil sie hier seit 14 Jahren SETI machen. 14 Jahre. Tag und Nacht. Immer und immer auf der Suche nach einem Signal intelligenten Ursprungs. Ich finde eigentlich völlig irre, dass sie auf hunderte von Lichtjahren ins Universum reinhören. Mit einem Ohr, das 305 Meter Durchmesser hat und 168 Millionen Kanäle gleichzeitig erfasst. Was immer dort draußen an Radiowellen ist, es gibt eine ziemlich gute Chance, sie mit diesem Teleskop einzufangen. Ich gehe mal in die Kantine. Hier sind alle ziemlich beschäftigt. Und ich weiß nicht, womit. Es gibt nichts zu sehen. Und die Töne, die sie einfangen, sagen mir nichts. Außerdem ist hier niemand, der mir etwas erklären kann. Sieht wichtig aus. 14. November 2009. Radioteleskop Arecibo, Puerto Rico. Fortsetzung? Irgendwie ist das ziemlich abgefahren hier. In der Kantine war ein Typ. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, seit über 40 Jahren suchen wir nach außerirdischer Intelligenz. Und nix gefunden. Kein Fitzel. Und der Typ erzählt mir, dass in unserer Galaxis mindestens 10.000 Planeten mit intelligentem Leben sind. Ja, wahrscheinlich sogar viel mehr. Man kann gut und gerne mit 1 Million rechnen. Es gibt mehr als 100 Milliarden Galaxien. Und da sieht es ähnlich aus. Das Universum wimmelt also von intelligenten Wesen. Milliarden! Echt! Milliarden! Aber wir wissen nicht mal sicher von einer einzigen Mikrobe da draußen. Der Typ war voll überzeugend. Da sind sie hier alle. Sie sagen, sie wissen, dass da draußen jede Menge los ist. Sie wissen es. Das Problem ist nur, genug Geduld zu haben. Das Teleskop hier scannt 100.000 Sterne, die bis zu 400 Lichtjahre entfernt sind. Das ist natürlich nichts bei 400 Milliarden Sternen in unserer Galaxis, die mehr als 50.000 Lichtjahre Durchmesser hat. Er hat es mir erklärt. Es ist so. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Vor 114 Jahren haben Menschen die ersten zaghaften Radiowellen in den Äther geschickt. Sie sind mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und breiten sich im Weltraum aus. 114 Jahre. Das macht also 114 Lichtjahre Entfernung. In dem Bereich muss sich eine intelligente Lebensform befinden, die riesige Teleskope hat, so wie wir, um die Signale zu empfangen und ihren intelligenten Ursprung zu erkennen. Das heißt, dort müssen auch solche Irren wie hier leben, die ununterbrochen ins Universum horchen, ob jemand was sagt. Dann müssen sie antworten. Die Antwort ist dann genauso lange unterwegs, wie das Signal hingebraucht hat. Je weiter weg die Lebensform ist, desto länger dauert es, bis die Antwort da ist. Kann also sein, dass tatsächlich mal eine Antwort kommt. Aber hier auf der Erde sind Tausende von Jahren vergangen und niemand weiß mehr, was damals gesagt wurde. Was ist das dann für eine Antwort? Die haben wirklich ein sonniges Gemüt hier. Aber sie sind sehr nett und sie sind verdammt sicher, dass da draußen richtig was los ist. Hier ist auch immer noch schwer was los und immer noch keine Klarheit. Ich mache meinen Spaziergang. 14. November 2009. Radioteleskop Arecibo, Puerto Rico. Fortsetzung. Es gibt einen Gang um das Teleskop herum. Es liegt mitten in dem Tal hier. Ich dachte immer, Teleskope stehen. Aber das hier ist auch zu groß zum Stehen. Es hat 305 Meter Durchmesser. Es würde schon bei Windstärke 6 wegfliegen. Wie es hier so liegt, sieht es aus wie eine gigantische, perfekte Skateboardbahn. Aber was dann los ist, wenn man das macht? Was Sie dann wohl auf Ihren Monitoren sehen und in Ihren Kopfhörern hören? Kontakt zum Skaterplaneten. Die Sensation überhaupt. Ob man es glaubt oder nicht, es gibt hier in der Kantine T-Shirts. SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Und meldet euch. Der Kerl in der Kantine hat noch erzählt, dass die ganze Sache nicht von der Regierung bezahlt wird. Sind zwar alles Amerikaner hier, aber die Regierung bezahlt nicht für die Suche nach Außerirdischen. Das Geld kommt von Firmen und Stiftungen. Eine ist eine alte Computerfirma. Die Besitzer, Mr. Hewlett und Mr. Packard, fanden das Projekt hier cool. Sie geben Geld. Denen ist mal was eingefallen, wie man Kohle wieder hergibt. 14. November 2009. Radioteleskop Arecibo, Puerto Rico. Fortsetzung. Jetzt wird's richtig bizarr. Ich habe jemanden gefragt, wie man sich die ETs denn vorstellen muss. Sie haben keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, mit dem Teleskop kriegen sie auch nur Kontakt mit Wesen, die auch das Radio erfunden haben. Wenn sie über Laser kommunizieren, finden wir sie schon nicht. Und wenn sie so intelligent sind, dass sie Radio, Fernsehen und Internet erst gar nicht erfinden, auch nicht. Wenn wir jemanden finden, also nur mal so, wenn wir jemanden finden, dann wird das eine echte Brieffreundschaft. Wir können sie nie besuchen und sie uns wahrscheinlich auch nicht. Allein der nächste Stern, der allernächste zu unserem, ist 4 Lichtjahre weg. Das schnellste Raumschiff, das wir heute losschicken, schafft 1,5 Millionen Kilometer am Tag. Das sind 5 Lichtsekunden. Ein Jahr hat 31.536.000 Sekunden. Dividiert durch 5, Moment. 6.307.200 Tage gleich 17.280 Jahre. Die Schaltjahre jetzt nicht mitgerechnet. 17.280 Jahre Flugzeit bis dahin. Und dann noch mal ein paar Jahrzehnte durch das System cruisen und da ist ja wahrscheinlich sowieso nichts. Ohne Warp-Antrieb ist es völlig sinnlos, loszufliegen, egal wohin. Ich muss los. Die brauchen hier noch Tage, sagen sie, bis sie die Signale deuten können und mein Flug geht in ein paar Stunden. Wenn es ETs sind, erfahre ich es sowieso.